Abschnitt 15 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Lohnte es sich? Man legte einander die Frage vor, lohnte sich dieses Leben? Oder sollte es nicht besser gewesen sein, wenn man gar nicht geboren wäre, wenn man das Dunkel da unten niemals verlassen hätte? Dazu wurde einerseits dieses angeführt. Das Leben besteht aus Halunken, aus Arbeit, aus Fahrten im Automobilbus, aus verbrannten Kalbskoteletts, aus Hast, Drang und Unrast, aus Zahnschmerzen, Theaterpremieren und Zigarrenstummeln, Bettel, Zank und aus Ekel, Ekel, Ekel. Andererseits wurde zu der Frage Folgendes angeführt. Soeben steht ein klarer Januarsonntag über unserer Ebene. Weiße Wolken gehen vor dem Ostwinde langsam dahin und haben rote flammende Ränder. Der Himmel ist gegen den Horizont blass, gegen den Zenit immer tiefer blau. Und siehst du senkrecht hinauf, so blickst du in die klare, mächtige Tiefe des Kosmos. Und gerade vor dieser Tiefe kreist ein Taubenschwarm und ist bald golden, bald dunkel, je nachdem er den Rhythmus seines Flügelschlages der Sonne zuwendet oder nicht. Und nun antwortet man auf jene Frage so. Blühte das ganze Leben an gutem Nichts als diese Taubensekunde, aus den Nächten des Nachts schrie ich nach ihm, schrie ich nach ihm. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jessi des Horoslam, Juli 2024.